ich mich heute am Essen auf die Stühle. Mir ist aufgefallen, wie toll das Echo dann ist, wenn man mit der Trommel durch die Unterführung durchgeht. Thank you.